Kundgabe 6364. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.09.1955. Wesen von anderen Welten? Eine geistige Verbindung von der Erde zu den Wesen anderer Welten gibt es, so wie es sich um Lichtwesen handelt, die in meinem Auftrag auf euch einwirken, dass ihr den rechten Weg gehet, der zu mir führt. Die Lichtwelt ist unentwegt bemüht, euch zu beeinflussen im guten Sinne. Aber auch die Kräfte der Finsternis nützen jede Gelegenheit, euch irre zu führen, um euch vom Wege der Wahrheit zu entfernen, um euer Denken zu verwirren. Und es wird gerade in der letzten Zeit vor dem Ende vieles geschehen, was ihr Menschen euch nicht erklären könnet. Doch bedenket immer, dass die Menschen ohne Zwang den Weg zu mir betreten müssen, dass also niemals zum Glauben zwingende Erscheinungen von meiner Seite aus angewendet werden, selbst wenn die Menschheit in größter geistiger Not sich befindet. Bedenket immer, dass die Lichtwelt in meinem Auftrag tätig ist, also niemals von sich aus etwas tun würde, was nicht meinem Willen und meiner Weisheit entspricht. Sind also Lichtwesen darauf bedacht, euch Menschen zu helfen, so wählen sie keineswegs eine Erscheinungsform, die Zweifel, Verwirrung und fragliche Erfolge auslöset bei den Menschen, sondern in aller Klarheit werden sich diese Lichtwesen den Menschen gegenüber äußern und immer so, dass sie als Lichtspender erkannt werden können. Und sie werden sich dann immer denen gegenüber äußern, die eine geistige Verbindung anknüpfen wollen zum Zwecke geistigen Aufstiegs. Sie werden aber niemals insofern beunruhigend einwirken, als dass sie zu Mitteln greifen, die den Menschen unerklärlich sind. Denn sie wollen Unklarheit verjagen. Sie wollen Licht geben, nicht aber die Dunkelheit vergrößern, die jede unnatürliche Erscheinung verbreitet. Zahllose Lichtwesen sind um euer geistiges Wohl bemüht. Zahllose Lichtwesen wollen euch verhelfen, noch vor dem Ende zum Licht zu gelangen. Denn das Ende kommt unwiderruflich, weil meine Liebe und Weisheit auch des noch in der festen Materie gebundenen gedenkt, dem auch einmal Erlösung werden soll aus der festen Form. Ihr Menschen greifet in freiem Willen in meine Naturgesetze ein und bringet sonach dieses letzte Zerstörungswerk auf dieser Erde selbst zur Auslösung. Ihr würdet euch auch keineswegs durch Vorstellungen wissender von eurem Vorhaben abbringen lassen, selbst wenn Engel vom Himmel herabkämen, euch zu warnen. Ansonsten ich nicht ständig durch Seher und Propheten hingewiesen hätte auf dieses Ende, wenn ich nur die geringste Willenswandlung ersehen hätte. Also ist dieses euer Vorhaben nicht mehr aufzuhalten. Das Ende kommt unwiderruflich. Und so gilt das Bemühen der geistigen Welt immer nur eurer Seele. Und das versuchen sowohl gute als auch schlechte Kräfte, nur auf ganz verschiedene Weise. Die Lichtwelt spricht immer nur euren Geist an, die finstere Welt dagegen eure Sinne. Die Lichtwelt offenbart sich euch in verschiedenster Weise, immer aber durch Mittler, die ihrer geistigen Reife und Gesinnung wegen mit den Wesen des Lichtes in Verbindung stehen, so dass diese dann auch den Mitmenschen jene Offenbarungen mitteilen können. Die finstere Welt dagegen äußert sich direkt. Sie spricht wahllos die Menschen an. Sie findet Glauben bei den ihrigen und richtet Verwirrung an bei den anderen. Und es werden keinerlei positive Auswirkungen zutage treten. Es wird nicht mit Sicherheit eine göttliche Kraftäußerung zu erkennen sein, sondern ständiges Fragen. Ständige Unklarheit kann überall dort beobachtet werden, wo schlechte Kräfte tätig sind. Was von oben kommt, was seinen Ausgang hat bei mir oder der in meinem Auftrag wirkenden Lichtwelt, wird immer Licht verbreiten. Am Licht allein könnet ihr Menschen lichtvolles Wirken erkennen. Dann aber werdet ihr auch nicht mehr fragen, sondern wissen. Amen.